Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des blog.juba.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Und du bist überrascht, ne? Wieso? Na, dass ich die Folge aus dem Kopf wusste. Ja, das ist ja, kommt ja nicht oft vor bei dir. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Kann ich zugeben. Ich habe es mir versucht von letztem Mal zu merken. Einfach eins mehr habe ich rausgefunden. Ey, du bist so clever, René. Ja. Und das, obwohl ich mich gerade handwerklich betätigt habe. Normalerweise mache ich ja immer vor der Sendung noch ein kleines Workout, aber ich verbaue gerade unser altes Bett. Ah. Wir haben uns auch ein neues geholt und das alte, das baue ich gerade zu Regalen und also zu Schuhregalen und Wandregalen um. Hey, cool. Ja. Na, ich mache von der Aufzeichnung mache ich immer 30 Liegestütze. Damit du heiß bist, ne? Genau, richtig. Mein Aufwärmprogramm. Mhm. Und danach dusche ich immer eiskalt. Genau. Navy-Dusche. Dann bin ich wieder runtergekommen. Ach, apropos Navy-Dusche. Ja, das war ein super Stichwort, oder? Nee, nicht wirklich. Aber es fängt auch mit N an. Am Anfang, das NATO-Alphabet. Das Intro. Genau. Ja. Die Buchstabierung im NATO-Alphabet haben wir gekriegt. Ja, juba.de, ein Feedback. Und dafür möchten wir dir super herzlich, recht herzlich danken. Ja, auch wenn man, ich habe immer verstanden, als zweiten Buchstaben Delta. Aber er sagt Bertha. Als dritten Buchstaben meinst du? Dritten. Ja, wie auch immer. Ja. Ist so ein bisschen gemischt. Das, ist noch nicht, ich würde mal sagen, das ist noch keine 1 Plus. Nein, aber ich finde, ja, wir wissen ja leider nicht, wer es wirklich war. Ich weiß es. Erzähl. Aber ich mag es jetzt nicht sagen. Ach so, dann kann ich mir denken, wer es war. Dann kenne ich den auch. Dazu sage ich jetzt hier nichts. Auf jeden Fall ist derjenige ganz toll gegrüßt. Na, vielleicht, also er hat ja nicht umsonst nicht seinen richtigen Namen angegeben. Ich werde ihn nochmal fragen, vielleicht dürfen wir in der nächsten Folge seinen Namen nennen, aber jetzt mag ich ihn halt nicht sagen. Okay, du möchtest ihn schützen. Ich mag ihn schützen, ja. Also es ist eine männliche Person, ja? So viel kann man verraten, denke ich. Na gut. Ja. Prima. Genau, also auf jeden Fall danke nochmal. Ja, für alle, die den Kommentar gelesen haben, im Adrian Kronauer war es natürlich nicht. Ja, wer ist Adrian Kronauer, damit wir unseren Bildungsauftrag hier noch erfüllen? Das hattest du recherchiert, aber ich weiß auch, dass es ein, der hat wirklich was mit der NATO zu tun gehabt, ne? Oder hat, weiß nicht, lebt er noch oder ist es ein ehemaliger? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, guck doch mal ganz schnell nach. Also jetzt haben wir unsere Zuhörer heiß gemacht. Ne, ja, so geht es ja nun auch nicht, ne? So, guckst du nach? Ja, ich rufe mal schnell hier die Suchmaschine auf. Ja, mach mal. In der Zeit kann ich ja vielleicht erzählen, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe Geld verprasst. Aha, nee, wir haben uns übrigens getäuscht. Der hat nichts mit der NATO zu tun? Stichwort Good Morning Vietnam. Na doch, ein bisschen, na gut, weit. Ja, aber er hat ja nichts mit der NATO zu tun, sondern das ist wohl ein AFN-Moderator. Ich wette aber, da gibt es noch einen Hintergrund, den ich mir mal von der Person erklären lassen werde. Genau, also wir können ja gerne mal auf den Wikipedia-Eintrag verlinken. Ja, ihr könnt es übrigens auch machen, uns unsere Webadresse im NATO-Alphabet buchstabiert schicken und wir spielen das dann natürlich auch am Anfang. Willst du noch mal dein Glück versuchen, Stefan, eine Vorlage geben für alle, die es nicht mehr wissen, wie es buchstabiert wird? Oh Gott. Sag du mal, ich war ja nie beim Bund oder kenne mich damit nicht aus. Du hast ja da, ich glaube, du hast 10 Jahre Armee gemacht, ne? Nee, so viel waren es nicht. Aber ich war Funker gewesen. Hey, na dann ja. Sag nochmal. Also Juliet, Uniform, Bravo, Echo, Romeo, Punkt. Punkt. Delta, Echo. Ja, das wäre juba.de. Genau. Prima. Also schickt uns MP3s oder ihr könnt es auf den Anrufbeantworter sprechen, aber die Kontaktmöglichkeiten, die sagen wir euch erst in der zweiten Hälfte der Sendung, genau. Genau. Ja, ja. Und er hat ja nicht nur das Buchstabiert, sondern er hat ja auch tolle Musik drunter gelegt, tolle Effekte. Also der Soundeffekt ist richtig genial. Ich würde es gern beibehalten wollen. Ja, aber vielen Dank. ja. Vielleicht kann man noch eine 1 Plus draus machen. Ach, das geht noch. Ja. So. Er hat sich aber getraut, das ist super, ne? Gut, Kronauer haben wir abgearbeitet. Genau, jetzt müssen wir uns erstmal entschuldigen bei euch, weil diese Woche war ja ein Ereignis. Ich habe jetzt immer noch Gänsehaut. Haben bei dir auch so viele Kinder geklingelt? Ach so, Halloween. Halloween. Ja. Wir wollten euch leider, was heißt leider? Wir hätten euch gerne eine Folge präsentiert, aber es ging leider nicht. Deshalb regulär jetzt am Sonntag. Vielleicht haben wir einige von euch, wie wir es auch geschrieben haben, in die Folge 8 gehört. Weil das war die Halloween-Ausgabe vom letzten Jahr. Genau, war und ja die spielen wir jetzt nochmal komplett ein. Nee, keine Angst, so verrückt sind wir nicht. Nee. Na? Aber ich glaube, da haben wir richtig den Aufwand betrieben, ne? Ja, das waren super Grusel-Effekte und war auch richtig cool. Die müsste eigentlich auch noch recht aktuell sein, oder? Also so, ich meine, die war ja eigentlich zeitlos, die Folge. Kann man sich an Halloween immer mal anhören. Ja, denke ich auch. Genau. Ja, aber jetzt ist ja eh zu spät. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr. Der Drops ist gelutscht. Richtig, aus die Maus. Ja, Neuigkeiten von letzte Woche. Ja, was gibt's Neues? Ein Wort in der Medienlandschaft wurde abgeschafft. Was? Ja, und zwar geil. Wieso das denn? Der Saturn hat seinen Slogan geändert. Ach, und richtig. Ich dachte, Gott sei Dank, endlich ist dieser grausame Slogan weg. Also hier, Geiz ist geil, ne? Also ich ja, fand Geiz den so ist daneben. Nicht mehr geil. Ich fand den Spruch allein schon daneben. Ich fand auch hier vom Mediamarkt, um nochmal noch einen anderen Elektrofachmarkt mit einzubringen, ich bin noch nicht blöd, finde ich auch völlig daneben. Hm. Ja, und da dachte ich, habe ich mich natürlich gefreut, dass das Geiz ist geil nicht mehr gibt. Und aber der neue Spruch ist auch nicht der geil. Hammer. Wir lieben Technik. Erinnert mich hassen teuer. Ja, also der erste Teil, der erinnert mich total an Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Mhm. Da muss man mal sagen, da hat die Agentur, die sich diesen Spruch ausgedacht hat, ja richtig Innovation bewiesen. Ja, die haben bestimmt stundenlang recherchiert, ob es sowas Ähnliches schon gibt. Ja, und wir hassen teuer. Ja, also ich weiß nicht. Ich dachte früher mal, Waschmittelwerbung wäre das Schlechteste, aber Waschmittel- und Spülmittelwerbung, aber... Aber eins habe ich nicht verstanden bei dem neuen Claim. Hm. Warum wird in der Radiowerbung vor allen Dingen immer dieses Hassen so komisch präsentiert? Ja, auch. Ne, was soll das bedeuten? Weiß ich nicht. Ich finde überhaupt diese Sprüche immer aggressiv. Also Geiz und geil und teuer und das sind alles so aggressive Worte, die man eigentlich im Zusammenhang mit Shoppen ein schönes Erlebnis gar nicht haben will. Ja, aber ist doch richtig, weil wenn du dort einkaufen gehst und alle dort einkaufen gehen und du erstmal eine halbe Stunde an der Kasse stehst, dann wirst du doch aggressiv. Also ja. Haben sie es doch erkannt. Naja, auf jeden Fall. Also lassen wir das. Ja. Mir sagt er überhaupt nicht zu, der Spruch. Hm. Aus dem Fernsehbereich habe ich noch was. Hattest du mir geschickt? Ja. Die Frau, die sich da auf Astro TV ruiniert hat. Genau. Wir haben ja, die hatte immer Horoskope sich ansagen lassen, oder wie? Naja, jedenfalls, das ist ja ein Call-In-Sender sozusagen, der immer mit kostenloser Beratung wirbt. Und ich habe mir notiert hier aus dem Bericht, dass es von anfangs 89 Euro Telefonrechnung über 400 Euro bis am Ende dann 5000 Euro ging. Ja, wir haben auch eine Zeit lang hier so eine Horoskope uns mal vorgelesen in der Firma, na, weißt du noch? Jeden Tag, ja. Jeden Tag. Das war richtig super. Aber wir haben dafür nicht tausende von Euro bezahlt. Nein, wir haben uns nur irgendeine Zeitung gekauft, die mit den 4 Buchstaben. Naja, ich habe in dem Artikel, in dem das stand, auch gelesen, ein Bild gesehen, meine ich, von einem Herrn, der mir sehr vertraut ist aus meiner Vergangenheit. Ja, wie hieß der doch gleich? Winfried Noé. Ja. Das ist ja wohl der Name schlechthin. Für ist es denn? Ich habe jetzt auf der Webseite, geguckt. Er ist aber nicht der Inhaber oder Gesellschafter von Astro TV, oder? Das weiß ich nicht. Na, gut, ist jetzt. Was ich aber interessant an dieser Sache fand, dass die Medienbehörden den Sender jetzt vorgeladen haben und es wird jetzt nach Mechanismen gesucht oder nach Lösungen, die im Prinzip solche Probleme verhindern können. Dass es erst dazu gar nicht erst kommt. Denn wie auch geschrieben wurde, ist die Frau psychisch und finanziell am Ende mittlerweile. Ja. Siehst du, und ich weiß noch damals, als ich die Sendung hier in Berlin mitproduziert hatte, mit Winfried Noé, dass da telefontechnisch, also anrufertechnisch, eigentlich ziemliche Flaute war. Lag aber wahrscheinlich dann auch eher am Sender. Ja gut, heute hat er ja wahrscheinlich höhere Reichweiten. Ne? Möglicherweise. Ja, Stefan, wir sind jetzt schon fast bei 50%. Wollen wir noch ein Thema mit reinnehmen? Hast du noch irgendeine interessante Nachricht aus dem Bereich Fernsehen? Ja, aus dem Bereich Kino kann ich vielleicht noch was sagen. Wir hatten nämlich mal im Beitrag 1193 hat unsere Maite mal über die Russendisco im Rodina berichtet. Ja. Und Kinowelt steigt jetzt in die Kinoproduktion ein. Und Russendisco oder auch Das Leben von Karl May, die sollen jetzt als Premierenfilm sozusagen verfilmt werden. Also einer von beiden, aber zum Beispiel Russendisco, ein bekannter Roman von Wladimir Kaminer. Aha. Das passte doch zum Blog. Deshalb dachte ich, erwähne ich das mal. Ja. Schön, ne? Schöne Hintergrundinfo. Ja. Gut. Dann würde ich sagen... Noch ein TV-Thema? Nö, weil wir schon beim Kino sind. Wusstest du, dass jeder Deutsche im Durchschnitt 1,7 Mal pro Jahr ins Kino geht? Nee. Nee. EU-Durchschnitt ist da 1,9. Wann warst du das letzte Mal? Oh, dieses Jahr war ich schon mal im Kino, glaube ich. Ja, richtig, die Simpsons habe ich gesehen. Ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Aber es haut durchaus hin. Also ich glaube, mehr als 2-3 Mal gehe ich sowieso nicht ins Kino mehr. Ich bin halt Durchschnitt. Ach so, Julia sagt gerade mitten ins Herz. Richtig, hab ich zuletzt gesehen. Also da hat es ja auch geblockt, ne? Stimmt. Ja, ich blocke ja immer, wenn ich ins Kino gehe, richtig. Ja. Und welches Land geht, oder in welchem Land gehen die Leute am meisten ins Kino? In Finnland. Nein, in Irland. 4,2 Mal pro Jahr. Und wo gehen sie am wenigsten ins Kino? Am wenigsten? Wahrscheinlich da, wo es kaum Kinofilme gibt oder kaum Kinos. Ich würde mal sagen, im asiatischen Raum irgendwo. Rumänien. Na gut. Aber das ist halt alles. Das ist ja Westasien. ganz ja. Westasien. Genau. Aber das fand ich mal interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es eigentlich nur so wenig ist. Ich dachte, das ist viel öfter. Ja. So, ihr könnt jetzt mal in euch gehen und überlegen, wie oft ihr ins Kino geht. Genau. Und wir spielen ein bisschen Musik. Ja, aber ich habe noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Meldung. Na, dann erzähl mal. Ja, und zwar hat 9 Live... Ach, hier, stopp. Kannst du stecken. Okay, warte. Ich zerreiß die. Ja, hier. Solltet ihr Interesse an dieser News haben und zukünftig von uns vielleicht beschimpft werden wollen, wir können gerne das Format ändern. Dann lesen wir diese News auch vor, ne? Genau. Schreibt uns eine E-Mail und vielleicht erwischt ihr Leitung 10, 30 oder 50. Genau. Schreibt uns eine E-Mail und wir lesen die vor, wenn sie eine der genannten Leitungen erwischt. Und wenn gerade der Mond platzt. Nee, Quatsch. Wie war's? Egal. Der Zufallsgenerator muss natürlich zuschlagen. Genau. Wir hören jetzt einfach mal ein bisschen Musik und zwar aus dem Podsafe Music Network Neil Fox mit Swanky A. Ja, toller Song. Ja, ey, ich hab hier richtig getanzt, wa? Hättest hast du mich nur Teppich, ne? Ja. Ja, wir hatten ja vorhin kurz die Idee gehabt, dass wir vielleicht mal die Lieder auf eine Audio-CD machen. Oder vielleicht einen Podcast draus machen, wo wir die einfach mal spielen. Best of Blockcast, ja, Volume 1. Genau, sowas in der Art. Gut, wir sind also zurück. Ihr hoffentlich auch. Ja, und das hoffe ich natürlich. Mal schauen. Ich habe noch was Interessantes gefunden. Hm. Und zwar hat Tchibo demnächst ein neues Telefon im Angebot. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Das iKids. Wäre vielleicht iKids auch ein Telefon für dich. 4 Tasten. Ja. Da würde ich immer zu Hause anrufen können. Genau. 4 Tasten. Man kann es orten lassen. SMS empfangen. Ab 5 Jahre. Und es soll kosten monatlich 9,90 Euro. Naja. Der Vertrag. Würdest du das für dein Leo kaufen? Ich musste so überlegen, wann ich mein erstes Handy hatte, aber mit 5 war das bei Weitem nicht. Und das war auch nicht so klein wie dein jetziges. Ja, das sowieso nicht. Wann hattest du dein erstes Telefon? Ich habe gerade mal mein zweites Handy hier. Also ich habe ein Handy. Stimmt, ich kann mich entsinnen, wo du das erste Mal geholt hast, da haben wir schon zusammengearbeitet. Richtig, also es ist keine 5 Jahre her, glaube ich. Ah. Na, ich hatte meins während der Schulzeit, hab's aber nie getraut, mit in die Schule zu nehmen, weil es hatte halt kein anderen Handy und ich hatte es auch nur gehabt, weil ich mein Skype in die Rente geschickt habe. Skype hießen die, ne? Diese Telefonpiepser? Nee, Skoll. Skoll, genau. Genau. Und das brauchte ich wiederum, damit ich erreichbar war für den Fernsehsender, für den ich damals gearbeitet habe. Der hat mir nämlich dann immer eine Nummernkombination auf meinen Skoll geschickt und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich anrufen und dann kriege ich gesagt, wo ich wann sein muss. Das ist ja mal ja. Kommunikation. Genau, und dann hatte ich mir halt das Handy geholt, weil mit Absprechen war halt ein bisschen praktischer. Und ja, es war ein großes Handy, ein großes Nokia. Und da war SMS auch noch kostenlos. Ein Knochen. Sozusagen. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Heute, das war noch Zeiten. Ende 2007, muss man schon gucken, ob man, wenn man sein Handy verloren hat, ob man das überhaupt noch findet ohne Luke. Aber ich glaube, mit diesem iKids, also du musst es dir im Netz echt mal angucken, also es schreibt sich IKIDS mit diesem iKids-Handy von Chibo. Da kommt man bestimmt richtig gut an, wenn man das aus der Tasche holt. sieht gut aus. Ist der Party-Gag schlechthin? Genau, genau. Und weil wir gerade so zurückblicken, ich hatte neulich mit dem Leo eine Spielzeugkiste durchgeguckt mit Autos, mit Matchbox-Autos oder Hot Wheels. Matchbox ist ja auch so zum Namen geworden für kleine Metallautos, ne? Mhm. Da sind auch Hot Wheels und Majorette-Autos bei. Und wir kamen halt auch mal an den Grund der Kiste und er holte dann ein Auto nach dem anderen raus und sagte, oh Papa, guck mal, das ist aus meiner Kindheit. Überleg mal, wenn das ein Vierjähriger sagt. Ja, er hat schon viel erlebt in seinem Leben. Also seine Kindheit scheinbar auch schon hinter sich. Ja. Ja, Pubertät steht kurz bevor du. Ja, dann kann man ja arbeiten schicken, wenn er jetzt schon sich damit abgefunden hat, dass seine Kindheit schon hinter ihm liegt. Ja, na eben. Kann er sich, oder kann er für dich dann das Geld finden? Ja, du hattest noch von anderen Kindern mir geschrieben. Ich? Ja, von kleinen braunen Kindern. Braune Kinder? Braune Kinder, die auf Ferienlager oder Klassenfahrt fahren wollten, in ein Hotel. Jetzt verstehe ich. Ja, sind doch Kinder, oder? Keine NPD im Dresdner Holiday Inn. So könnte man das auch beschreiben. Ja, das war ein... du hattest mich darauf aufmerksam gemacht. Und als ich neulich mal in der Zeitung geblättert habe, ist mir der Artikel dazu auch... In der Papierzeitung? Ja. Aha. Und da habe ich schnell mal geguckt, habe dir den Link geschickt dazu im Archiv dieser Zeitung. Und Im Arsch dieser Zeitung. Ja. Archiv dieser Zeitung, genau. Und es war ein sehr interessanter Bericht, weil es ging darum, dass der Landtagsfraktionschef und ein Parteikollege... Sag mal die Namen. Die habe ich nicht im Kopf. Der soll ich dir sagen? NPD, ja. Delle und Apfel. Na, passt doch. Ja. Ist ja, okay. Sie hatten über einen Buchungsservice im Internet eine Reservierung dort vorgenommen und der Geschäftsführer des Holiday Inn in Dresden hat diese Reservierung in die Hände bekommen und hat sich gedacht, nicht mit mir, und hat ein Schreiben verfasst, in dem er die beiden darum gebeten hat, die Stornierung oder die Reservierung zu stornieren. Herrn Delle und Herrn Apfel, um das nochmal hervorzuheben. Genau. Zwei richtig also deutsche Namen. Jawohl, die Reservierung sozusagen stornieren. Ansonsten würden alle durch die beiden auflaufenden Umsätze als Spende für die Dresdner Synagoge umgewandelt. Und das ging wirklich durch die Medien so ein bisschen und hat sehr für positive Resonanz gesorgt. Ja. Also ein mutiger Schritt in der heutigen Zeit und ich denke mal, ja, da können sich einige von der Scheibe abschneiden. Sehr gute Reaktion, ne? Also wir wollen jetzt nicht irgendwie wirken, als hätten wir was gegen die NPD. Mhm. Ist sicherlich eine angenehme Partei mit sehr netten Leuten. Da empfehle ich mal, sich ein Video anzugucken, und zwar Olivia Jones heißt sie, ne? Mhm. NPD und Olivia Jones. Ich weiß nicht, ob ihr auf Arbeit nach NPD googeln dürft, aber man sollte mal gucken. Spring sofort die Filter an. Ja, nämlich Olivia Jones war beim Wahlkampfauftakt der NPD, im Auftrag des NDR, und ja, ein sehr lustiger Beitrag. Bei YouTube findet man den, glaube ich, auf jeden Fall. Sollte man sich mal angeguckt haben, dann sieht man schon mal, was für nette Kameraden da doch bei der NPD arbeiten. Sehr sympathische Leute. machen einen sehr lockeren Eindruck, also ja. Ja, aber eine Frage haben wir noch nicht beantwortet. Was haben sie denn nun gemacht? Haben sie die Reservierung storniert oder haben sie gesagt, na und? Ich weiß, halt für die Dresdner Synagoge. Wann, ja, genau. Die haben gesagt, wir runden dann auf. Genau, wir legen den Rest, wir runden auf 1000 auf. Genau. Nee, ich weiß nicht. Sie haben das natürlich storniert. Haben sie gemacht, ja? Ja. Also Hotel.de hat das dann zugelassen mit dem Stornieren. Ja, ich glaube, die haben sich so geeinigt. Jetzt wäre mal interessant, wo sie dann gelandet sind. Ja, was ich auch noch gut in dem Bericht fand. Du vielleicht irgendwo gecampt. Der Brief, in dem Brief hat ja der Geschäftsführer auch noch geschrieben, dass er es merkwürdig findet, dass die beiden NPD-Leute in einem Hotel amerikanischer Herkunft mit einem ausländischen Namen. Ja, man hat sich da nicht so bei der NPD. Man ist offen für alles. Ja, genau. Na gut, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug über die NPD gesprochen. Richtig. Ja, war auf jeden Fall eine sehr lustige Meldung und sollte man auf jeden Fall mal gehört. Ja, kann man sich ja nochmal durchlesen. Den Brief findet man im Internet, wenn man nach Delle und nach Apfel sucht. Einfach nach Delle und Apfel suchen. Ja. Ja. Hast du eine Frage? Dann habe ich vielleicht eine Antwort. Ich habe keine Frage. Nein? Na, wie wär's denn, wenn wir spielen? Ach so. Ah, jetzt war das verstanden. Dann wirst du diesmal raten. Und ich rufe jetzt über unseren Zufallsgenerator einfach eine Seite, einen Bericht im Blog auf. Okay. Da ist er schon. Oh. Na, gar nicht so weit weg von unserem jetzigen Thema. Von unserem jetzigen? Ja. Es geht um Politik. Auf jeden Fall geht es da auch um Politik. Die Frau von der CDU hat mir zugezwinkert. Dir? Ja, hat sie wirklich mal vorm unsere Bezirksabgeordnete der CDU vorm Kino. Vorm Kino? Ja. Mhm. Egal, aber ja. Das ist es ja nicht. Das habe ich nicht gemacht. Irgendwie hatte ich schon einen Schreck bekommen jetzt, aber nein, ja. Das ist natürlich dein Kino-Erlebnis. Die war es nicht, ne? Nee, die hat... Egal. Also es geht ein bisschen irgendwie um Politik, um Wahlen. Ja. Ich hatte meinen Wahlzettel. Du warst schon richtig verdammt dicht dran. Deswegen ist mir auch gerade mein Herz in die Hose schon gerutscht. Als ich sagte Kino. Nee, das andere. Die von der CDU hat mir zugezwinkert. Richtig. Ey, da ist mir schon mein Herz in die Hose gerutscht. Ich habe mich verliebt in die Frau von der CDU. Ich weiß ja nicht mal mehr ihren Namen. Ich weiß welche nicht. Frau denn? Ich habe mich verliebt in eine Frau? Nein. Ja doch, aber nicht in diese, glaube ich. Warte mal. Jetzt will ich nur den Namen wissen. Ich möchte wissen, wie die Frau heißt, in die ich mich verliebt. Nee, aber darum geht's ja nicht. Wie viel kennst du denn von der CDU? Von der CDU kenne ich ehrlich gesagt keine. Was? Außer die... Ja, jetzt nicht persönlich, aber... War das Monika Grütters? Geh doch mal nicht so in die Bezirke rein, sondern weiter oben. CDU. Bundespolitik. Ach Mensch, Fräulein Merkel. Na guck mal, dass dir die nicht eingefallen ist. Ja, na, die hat mir noch nicht zugezwinkert. Fräulein Merkel. Nein, aber. Stimmt. Du warst verdammt dicht dran. Ja, jetzt weißt du ja letztendlich schon. Das habe ich jetzt alles nur Monika Grütters zu verdanken. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob es das auch wirklich war. Monika Grütters von der CDU. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon sagen, wie der Bericht hieß. Ja, Tatsache, das war sie. Also Monika Grütters hat mir mal zugezwinkert. Also eigentlich wollte sie mir nur einen Zettel in die Hand drücken. Mit ihrer Telefonnummer. Nee, über das Zwinkern wollte sie mich wahrscheinlich erstmal Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich habe den Zettel nicht angenommen. Ja. Natürlich nicht. Ich lasse mich ja nicht schon vorm Wahlkampf beeinflussen. Ich lese mir die Namen an und gehe dann nach Gefühl. Ja, ist klar, ne? Genau. Nee, genau, Angela Merkel. Angela Merkel hat einen Podcast gemacht. Ja. Und das hatte ich damals geblockt, kurz vor der Eröffnung, kurz nach dem Online-Gang des Podcastes, ne? Richtig, nachdem du reingehört hattest. Richtig, und daraufhin, ich fand das, glaube ich, eine tolle Sache, ne? Ja, definitiv. Also ich finde es immer noch gut, dass man sich auf die Art und Weise über Neuerungen in der Politik, wenn auch wahrscheinlich einseitig berichtet, aber besser als gar nichts. Genau. Und wir sind ja durch diesen Blog-Eintrag sind wir in die Süddeutsche Zeitung gekommen, um das nochmal hervorzuheben. Das ist ja einer der großen Meilensteine ein Highlight, in genau, der Geschichte des blog.juba.de Blogs gewesen. Ne? Genau. Das war sogar, ich glaube, lange noch bevor wir losgelegt haben mit Podcast. Es war so, also dieser Bericht war Ende Juli und wir haben ja im August angefangen. Also es war kurz davor. Ja, genau, so war das. Ja, prima. Da bist du aber schnell drauf gekommen. Sag nochmal die ID. 586. Ja. Podcast der Bundeskanzlerin Angela Merkel. So, wir sind schon ganz schön mit der Zeit über. Ich würde sagen, zugunsten des Feedbacks, was wir bekommen haben, würde ich nochmal ein bisschen überziehen. Wir hatten ja noch ein bisschen Feedback auch zu Blogbeiträgen, die wir nicht freigeschaltet haben. Aus besonderen Gründen, da kannst du ja nochmal kurz drauf eingehen. Ja, und zwar hatten wir ein Feedback zum Thema HMI-Versicherung. Dort haben wir einen sehr langen Kommentar gekriegt, den wir aber nicht freigeschaltet haben, weil, ja, wie gesagt, er ist sehr lang. Sehr subjektiv. Ja, und auch, wie sagt man? Mit viel Leid und Schmerz. Umschweifend formuliert. Also und wahrscheinlich auch ein bisschen persönlich, also persönlich werdend. Man hätte das auch in drei Sätzen schreiben können und deswegen haben wir es erstmal nicht. Aber wenn ich das so richtig rausgelesen habe, da fragt jemand richtig um Hilfe, ne? Ein Betroffener von der HMI. Ja, also so es war sehr, sehr negativ, was über die HMI da geschrieben wurde. Und ich würde mal sagen, das soll ja keine Zensur sein, weswegen wir den nicht freigeschaltet haben. Wir wollen einfach nur dieser Person und uns Ärger ersparen. Aber da diese Person diese Informationen ja öffentlich zur Verfügung stellen wollte, würde ich sagen, wer uns eine Mail schickt, um diesen Kommentar zu lesen, der kann das gerne tun. Und wir schicken den dann persönlich per Mail raus. Das können wir durchaus machen. Weil wir wollen den nicht unkontrolliert öffentlich machen, sondern dann eher auf Anfrage. Ja. Also es ist in dem Sinne auch eine Schutzmaßnahme dem Kommentierer. Genau. Kommentator. Ja, du kannst ja nochmal kurz die Kontaktmöglichkeiten nennen und dann sagen wir noch unser restliches Feedback, was wir bekommen haben. Genau, also wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, habt ihr das per E-Mail die Möglichkeit und zwar an blog@juba.de einfach schreiben. Dann gibt es wie immer unser Kontaktformular in der Navigation auf der rechten Seite. Auf Kontakt klicken, könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Oder nutzt einfach die Kommentarfunktion in den entsprechenden Beiträgen. Ansonsten könnt ihr auch, wenn ihr zu faul seid zum Schreiben, natürlich schneller geht's per Telefon unter Berlin 030 202 368 03. Genau. Prima. Und jetzt kurz noch zu dem Feedback, was wir letzte Woche bekommen haben auf dem Blogcast, und zwar auf die 33. Ausgabe. Da hat uns Maite aufgeklärt über die Größe von Schweden. Richtig. Du hattest da irgendwas falsch im Hinterkopf. Ja, bin von meinem subjektiven Verständnis ausgegangen. Von deinem Gefühl. Also, was hattest du denn eigentlich behauptet, dass Maite dich auf diese Art und Weise richtigstellen musste? Erstmal bedanke ich mich bei Maite, ne, dass sie dem gleich nachgegangen ist. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass im Prinzip Schweden von der Fläche größer ist. Ne? War das so? Schweden ist größer, genau. Und zwar um ungefähr 100.000 Quadratkilometer. Ja. Und die Einwohner sind deutlich weniger als in Deutschland. Also ist ja nicht sozusagen die Dichte, die Einwohnerdichte ist in Deutschland viel höher. Ja. Also unterschätzt man das eigentlich. Also, um nochmal die Informationen auch hier im Podcast zu nennen, Deutschland ist 357.092 Quadratkilometer und 90 Quadratmeter groß. Und Schweden ist 450.295 Quadratkilometer groß. Das ist schon groß. Ja, das ist ganz schön groß. Ja, und Schweden hat über 9 Millionen Einwohner und Deutschland über 82 Millionen. Ja, und zum Vergleich, Berlin alleine hat 3,5 Millionen. Damit hat der Berlin fast ein Drittel der schwedischen Einwohner. Ja, kannst du mal sehen. Gut, das war das eine Feedback. Genau. Wo wir uns jetzt noch besser mit Schweden und Deutschland und deren Größen auskennen. Ein weiteres Feedback, darauf sind wir schon eingegangen, das war von der Person, die ich hier nicht nennen mag, die wir vielleicht im nächsten Podcast nennen. Ich werde nochmal sprechen, ob sie... Von Mr. X. Ja. Ich werde nochmal mit ihm sprechen, ob wir ihn nennen dürfen. Und Susanne hat sich hat auch ein Feedback hinterlassen. Und ich glaube, wir haben noch nie selbstlobendes Feedback hier im Podcast genannt, deswegen können wir das jetzt einfach mal tun. Susanne hat wollte nochmal erwähnen, dass sie unseren Podcast witzig findet und super gelungen. Das ist doch mal nett. Danke, Susanne. Ja, ja. Das wollten wir mal hören. Ja, können wir nur hoffen, dass das für diese Folge auch zutrifft. Ich glaube, wir sind so ein bisschen jetzt in unserem neuen Format drin. Ja. Immer so ein paar News, ne? Also, wenn es euch nicht ganz so interessiert, wenn wir lieber was Persönliches erzählen sollen, tun wir das auch gerne. Ihr müsst uns halt nur Bescheid sagen, was ihr hören wollt, was euch interessiert. Wir sind für Vorschläge immer offen und setzen sie natürlich dann auch um. Und das Angebot steht auch noch, dass ihr uns ein Thema nennt und wir reden einfach darüber, ob wir Ahnung haben oder nicht. Ja, das ist mal ein schönes Experiment. Ja. Für alle Ratefüchse können wir noch einen Hinweis geben. Nächste Woche, also am nächsten Sonntag, am 11.11., gibt es schon den nächsten Podcast der Black Stories, und zwar Folge 2. Richtig, der wird dann sowohl hier unter blog.juba.de als auch unter www.black-stories.de zum Download oder zum Anhören zur Verfügung stehen. Genau, und in 2 Wochen sind wir dann wieder da mit Folge 35 vom Blogcast von blog.juba.de. Ja, dann... Und dann ist schon Mitte November oder fast schon Ende November. Bald schon Weihnachten. Ja, hör mir auf, ey. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen. Genau, wir gehen jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen. Genau. Danke für den Download und ja, macht's gut. Bis in 2 Wochen. Ja, bis dann. Tschüss. Also ich habe hier Ausschlag, von daher nehme ich mal an, dass er auch aufnimmt. Ja, bei mir auch. Oh, das sieht sehr gut aus, die Proben. Wie würde Dieter Bohlen sagen, ich verwette meine beiden Eier, damit dass du nicht weißt, welche Folge wir haben. Doch. Scheiße. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.